Das Ganze beschäftigt Danny, die Tochter tot, der Sohn wegen Mordversuch angeklagt, die Eltern vermutlich vor dem finanziellen Ruin. Und ich liege mit einem Loch im Bauch im Krankenhaus, denkt er. Der herumziehende Klempner hat eine Menge Schaden angerichtet, und das ist nur der sich wie Wellen in einem Teich ausbreitende Schmerz rings um die junge Frau, die Gerbert hartnäckig als arme Miss Yvonne bezeichnet hat. Danny hätte sich gewünscht, dass die Frau, die davongekommen ist, diese sagenhafte Gestalt, Iverson sicherheitshalber noch einen Stich in die Eier verpasst hätte. »Ich will keine Anzeige erstatten«, sagt Danny. Edgar Ball lächelt. »Wundert mich das? Nein, keineswegs. Aber das liegt nicht allein in Ihrer Hand. Albert Wicker wird eine Weile hinter Gitter kommen, aber angesichts der mildernden Umstände dürfte das nicht sehr lange sein.« Eine Krankenschwester streckt den Kopf herein. »Sir, Sie müssen meinen Freund Danny jetzt ausruhen lassen. Außerdem braucht er eine Behandlung, die Sie bestimmt nicht miterleben wollen.« »Irrigation«, sagt Danny verdrießlich. »Wenn jemand im Fernsehen eine Schusswunde hat, sieht man sowas nie.« »Noch 5 Minuten«, sagt Ball. »Bitte.« »Ich gebe Ihnen 3«, sagt die Schwester und verschwindet. »Ich hatte eine Besprechung mit Don Tishman, der im Prinzip für die Ermittlungen vom KBI verantwortlich war. Dabei habe ich die Fakten hinsichtlich Gerbert auf den Tisch gelegt, dachte jedoch, es wäre klug, den Namen des Troopers zu verschweigen, der sie angehalten und ihren Wagen nach Drogen durchsucht hat.« »Ah, für einen Kleinstadtanwalt, der sich auf Immobilien spezialisiert hat, waren Sie ja ziemlich rührig.« Das sagt Danny leicht hin, fast als Scherz. Aber Ball wird rot und blickt auf seine Hände. »Ich hätte mich auf den Jungen mit dem Revolver stürzen sollen. Wäre durchaus möglich gewesen, der war total auf Sie konzentriert. Stattdessen habe ich mich bäuchlings in den Dreck geworfen.« Danny wiederholt, es sei ja nicht wie im Fernsehen. Ball hebt den Kopf. »Schon klar. Aber es gefällt mir trotzdem nicht. Niemand will sich gern für einen Feigling halten, vor allem nicht, wenn er wie ich eine Rockermaschine fährt.« »Ich würde die Honda Goldwing nicht als Rockermaschine bezeichnen, Edgar. Die Harley Softail schon eher.« »Mag sein. Jedenfalls habe ich mich mit Tishman geeinigt, glaube ich. Ein paar Details müssen noch besprochen werden, aber ja, es sieht gut aus. Dafür, dass Sie den Mund halten, was Gerbert angeht, der übrigens tatsächlich den Abschied eingereicht hat, wird der Staat nicht nur Ihre medizinische Behandlung übernehmen, es wird auch eine gewisse Summe übrig bleiben, keine große, aber eine anständige, 5-stellig. Damit können Sie in Colorado einen neuen Anfang schaffen, wenn Sie weiterhin vorhaben, hier die Zelte abzubrechen.« Diesmal streckt die Krankenschwester nicht nur den Kopf herein, sie richtet den Zeigefinger auf Ball. »Das ist keine Bitte, sondern ein Befehl.« »Ich gehe ja schon«, sagt Ball und erhebt sich. »Sie könnten Ihren Job wiederbekommen, wissen Sie? Sobald Sie sich so weit erholt haben, dass Sie den schaffen.« »Gut zu wissen«, sagt Danny. Er hat jedoch nicht die Absicht zu bleiben. Jemand hat einen Ziegelstein auf seinen Trailer geschleudert, jemand hat in seinem Briefkasten Scheiße deponiert, Bill Dumfries hat ihm im Auftrag der guten Leute von Oak Grove unmissverständlich klargemacht, er solle verschwinden. Ein Gegengewicht gegen all das bildet nur Darla Jean, die weinend neben ihrem Puppenhaus im Staub gesessen hat. Aber das reicht nicht aus, den Ausschlag zu geben. Er hat einen Bruder in Colorado, und selbst wenn so ein Bauchschuss nichts anderes bewirken sollte, macht er einem deutlich, wie kurz die Zeit ist, die man mit Menschen verbringen kann, die einem wichtig sind. »Alles wegen einem Traum«, sagt er bitter, »und er hat nicht mal dazu beigetragen, den Kerl zu schnappen.« »Vergessen Sie nicht, was für ein Abenteuer er Ihnen eingebracht hat.« Danny zeigt ihm den Mittelfinger. »Ganz meinerseits«, sagt Ball und geht davon.